Andacht vom 8.3.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Gestern, als der Glaubenskurs freigegeben wurde, stoppte plötzlich der Heilige Geist die Herausgabe und es geschahen Zeichen und Wunder. Reinhards leiblicher Bruder, einer von sieben, ging aufs Live. Er sah zu, wie Reinhard bestimmte Bewegungen vormachte, die Leute mit Schulterproblemen machen sollten. Reinhard wusste nicht, dass sein Bruder auch seit März des vergangenen Jahres eine verletzte Schulter hatte. Und er war sofort geheilt. Leute, wir werden eine Bewegung des Heiligen Geistes erleben. Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Reinhard las heute früh die Sprüche, Kapitel 1. Er las langsam und dachte darüber nach. Er will drei Dinge darüber mit uns teilen. Er teilt sein Herz das, was Gott ihn lehrt. Als erstes Gottesfurcht, der Beginn der Weisheit. Religion macht daraus, total verdreht, Angst vor Gott. Wir lesen die Bibel oft im Kontext des alten Bundes oder unserer Religion. Das kann sehr gefährlich sein. Wir müssen in Gottesfurcht leben, klar. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, antwortete er dem Satan: Es steht geschrieben, dass wir nur Gott anbeten sollen. Was Jesus zitierte, ist nirgendwo geschrieben. Jesus sagte, Gott anbeten. In der Bibel steht, fürchten. Was will Jesus uns sagen? Mit seinem Kommen ändert sich alles. Mit dem Kreuz veränderte sich alles radikal. Gott fürchten ist Gott anbeten und ehren. Was heißt das? Sich ihm unterwerfen in Anbetung und Liebe. Anbetung kommt in der Bibel zum ersten Mal in 1. Mose 22, 1 bis 19 vor, als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern für Gott. Anbeten bedeutet übergeben, unterwerfen. Alles, was wir im neuen Bund tun, ist eine Antwort auf das Kreuz, kein Versuch, etwas vom Kreuz zu erhalten. Warum konnte Abraham seinen Sohn opfern, übergeben? Weil er nur auf die Güte Gottes in seinem Leben antwortete. Was macht die Religion? Du musst Gott fürchten. Wenn du sündigst, wird Gott böse sein auf dich und dich strafen. Gott ist zornig. Unsere Angst vor Gott ist Religion, nicht die Antwort auf Gottes Handeln am Kreuz. Die wahre Furcht Gottes ist das, wo alle Weisheit beginnt. Wenn ich aus Hingabe antworte auf Gott, ist das Anbetung. Das ist etwas Wundervolles. Die Sehnsucht, Gott anzubeten, kommt aus einem Verstehen der Liebe Gottes. Ich möchte ihm gefallen und gebe mich hin. Wenn ich begreife, wie gut Gott ist, folgt daraus wahre Gottesfurcht. Etwas Religiöses zu tun, wozu Satan mich in seinen Lügen verführt hat, das führt nur zu Frustration. Dann zweitens Wissen, Erkenntnis. Die Menschen verwerfen und verweigern die Erkenntnis oftmals. Wir müssen eins verstehen, wie wichtig und zugleich gefährlich ist Erkenntnis. Falsche Erkenntnis ist so destruktiv. Viele von uns haben ein falsches Wissen darüber, wie Gott ist. Unser Leben hat schreckliche Wendungen genommen, weil wir nicht wissen, wie Gott ist. Hosea 4, 6. Mein Volk ist zerstreut aufgrund seines Mangels an Erkenntnis. Der Kontext: Mein Volk hat die Erkenntnis zurückgewiesen, verworfen. Viele Menschen wollen sich keine gute Erkenntnis aneignen. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du seinen Willen? Viele Leute denken, Reinhard habe all sein Wissen durch übernatürliche Erkenntnis. Nein, Reinhard studiert die Bibel sehr gründlich. Reinhard liest kaum andere Bücher, aber er studiert die Bibel sehr intensiv. Früher hat er viele Bücher gelesen. Heute ist sein Bedürfnis, die Bibel fundiert und intensiv zu studieren. Deshalb liest er fast nur die Bibel. Corona und Pandemie. Viele Menschen wollen mehr wissen, was die Nachrichten sagen und beziehen das auf die letzten Tage, als dass sie lesen wollen, was die Bibel sagt. Dabei verwerfen sie wichtige Informationen, die ihnen helfen würde, die Zeit zu verstehen. Sprüche 1,29 fortfolgende. Sie hassten die Erkenntnis und entschieden sich gegen die Furcht des Herrn. Deshalb kennen sie den Ratschluss Gottes nicht. Die Bibel ist sehr klar. Wir weisen Gottes Ratschluss zurück. Die Kirche bringt uns dazu, unser Herz für menschliches Wissen zu öffnen, statt für spirituelle Erkenntnis. Was geschieht dann? Wir sind abhängig vom Pastor. Wenn wir wirklich Wissen aus der Bibel nehmen, wüssten wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir weisen den wahren Ratschluss Gottes zurück und ignorieren, was er uns sagen will. Wir versuchen, Strategien für ein gutes Leben aus der Welt zu holen. Das hilft uns nicht weiter. Wie also führe ich ein erfolgreiches, dankbares, fruchtbares Leben? Das steht in der Bibel. Es gibt kein einziges Problem, auf das du nicht einen Rat aus der Bibel bekommen würdest. Die Erkenntnis, die wir brauchen, kommt aus der Bibel. Ich habe eine Herausforderung für dich. Zieh dir genauso viel Erkenntnis aus der Bibel wie aus den sozialen Medien. Wenn du genauso schnell auf mich antwortest, wie du auf eine WhatsApp-Nachricht antwortest, wäre dein Leben viel fruchtvoller. Das ist Dauerbeziehung zu Jesus. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dich sehnst nach wahrer Erkenntnis. Du wirst sie erhalten, denn Gott will sie dir geben. Er sehnt sich danach, sie dir zu geben. Drittens, Weisheit. Die Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Weisheit ist die Fortführung der Gottesfurcht. Der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit: Erkenntnis ist Wissen, was ich tun soll, wie ich handeln soll. Aber die Bibel ist ein Buch der Weisheit. Weisheit ist das Verstehen, wie ich mit Erkenntnis, Wissen umgehen soll. Ich kann viel Wissen haben über die Bibel und über Gott. Aber die Weisheit wird mir sagen, wie ich damit umgehen und sie in meinem Leben nutzen soll. Erkenntnis ist nur Theorie. Erkenntnis ohne Weisheit ist sehr gefährlich. Ich übe nicht aus, was ich weiß. Ich werde zum Heuchler. Ich werde stolz und überheblich. Und es wird mich auch frustrieren, weil ich es selbst in meinem Leben nicht anwende. Erkenntnis ohne die Weisheit, wie ich sie anwende, macht keinen Sinn. Paulus betete für die Kolosser, Kolosser 1,9, dass die Gemeinde Erkenntnis hat und die Weisheit darin zu leben. Also, das erste ist Hingabe. Sie führt zur Erkenntnis über die Bibel und Gott. Diese Erkenntnis weckt in mir den Wunsch, Weisheit haben zu wollen, um die Erkenntnis umzusetzen. Wenn ich das beherzige, wird mein Leben unglaublich. Sprüche 10,22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Reinhard kennt so viele Menschen, die immer nur denken, dass ihr Leben in Christus sie viel kosten wird. Das ist nicht das Leben, das Jesus für uns will.